mutiger als du glaubst, yeah. Stärker als du scheinst und du bist klüger als du denkst und viel wertvoller als du meinst. Du bist ein Deutscher. Gib mir das. Du bist ein Deutscher. Pass auf. Yo. Ich war gerade 16, wusste es läuft etwas schief in der Welt, aber wollte nicht wegsehen. Kein gefährlicher Typ, nur ein junger Rebell auf der Suche nach Extrem. Und ich füllte meine Lehre mit Raps aus, alle seine Freunde waren links, also Max auf. Keine Rebellion, nur ein Mitlauf, Weglauf, Freitag, Samstag bis zum Blackout. Und so verstrich die Zeit, die Jahre gingen ins Land und ich trank erst der Entspannung wegen irgendwann nur noch um einzuschlafen. Alte Freunde, weiße Nasen, keine Phrasen, Herzinfarkte, Adern aufgeschwitzt beim Baden. So endeten manche Kameraden. Ich merkte nicht mal, wie ich mich selbst erfraß. Dachte damals von mir selbst, ich sei Welt erfahren. Hätte mir vieles Leiden erspart, hätte ich Mama mehr drauf gehört, was meine Eltern sagten. Aber du bist jung und voller Tatendrang. Verdammt, einer, der vom Leben noch alles erwarten kann. Zwar jetzt noch kein eigenes Land erlangt hat, doch vielleicht das eines Tages von seinen Kindern mal sagen kann. Immer den Faden lang, auf denen Blut liegt. Denn nur diese Wege führen dich von dir zum Sieg. Alles andere ist immer Trug, viel Unreal, Flummi, Gummi, Glitzer. Und wir hatten die Power, doch nutzte nix. Viele Ideen hat der Suff gefickt. Kipp diese Pisse ins Klo und bleib fit und gesund und verkack deine Jugend nicht. Du bist mutiger als du glaubst, stärker als du scheinst und du bist klüger als du denkst und viel wertvoller als du meinst. Du bist ein Deutscher, ein Deutscher, ein Deutscher. Du bist ein Deutscher, ein Deutscher. Dieses Land ist dein! Du bist mutiger als du glaubst, stärker als du scheinst und du bist klüger als du denkst und viel wertvoller als du meinst. Du bist ein Deutscher, ein Deutscher, ein Deutscher. Du bist ein Deutscher, ein Deutscher. Dieses Land ist dein! Die Zeit jetzt ein Stück zurück für dich, nimm keine Rücksicht, straight zurückgeblickt. Alle meine Fehler gesammelt sind nicht mit Zeber vergangen, aber verdammt man, vielleicht schützt es dich. Ich komm nicht aus dem Ghetto, mein Vater war Lehrer, mein Weg war nicht hart. Mir standen die Türen weit offen, doch in mir gewann etwas anderes an Fahrt. Und alles andere war nur noch Mist und ich verschwendete keine Gedanken mehr an mich. Die Pflicht forderte mich für mein Land, zeigte das Gesicht und riss alle meine Lebenspläne in die Finsternis. Kannst du es hören, auf mich spricht der Biss, der Hass, immer haben sie mich mit Hinterlist geschasst. Und wenn du kämpfst für Deutschland, nicht mein Freund, vergiss den Großteil deiner Träume. Denn wenn du Deutschland treu bist, dann hör jetzt zu, sie werden alles tun, dich zu zerstören. Versuch gar nicht erst, dich geschickt zu entfernen, du bist gefickt, das ist sicher wie das X im Wörterbuch. Ich will, dass du weißt, wie es abläuft, dass jeder Zweite hier absäuft. Denn nur das Herz eines Löwen besteht diesem Lebenskampf gegen das Böse. Halt dich an Schöne, sag schau zum Hass, denn dieser unnötige Blödsinn, er raubt die Kraft. Liebe überwiegt immer wieder tausendfach, denn der Friede ist, was unsere Weltanschauung schafft. Du willst ein Held sein, ist okay, das Land braucht wieder Helden, wer denn je, verdammt. Vergiss nur dein Leben nicht, überleg jeden Schritt gut wie ein Elefant. Du bist mutiger als du glaubst, stärker als du scheinst und du bist klüger als du denkst und viel wertvoller als du meinst. Du bist ein Deutscher, ein Deutscher, ein Deutscher. Du bist ein Deutscher, ein Deutscher. Dieses Land ist dein! Du bist mutiger als du glaubst, stärker als du scheinst und du bist klüger als du denkst und viel wertvoller als du meinst. Du bist ein Deutscher, ein Deutscher, ein Deutscher. Du bist ein Deutscher, ein Deutscher. Dieses Land ist deins!